So, ich möchte kurz beten. Let's pray. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Abend. Heavenly Father, thank you for this evening. Und wir geben dir einfach alles hin. And we give everything to you. In deinem Namen, Jesus. In your name, Jesus. Amen. Amen. Ja, wie gesagt, in der Früh war das Thema Familie. In the morning, the theme was family. Und wie wir alle wissen, gibt es dazu nicht viel zu sagen. And as we know, there's not much to say about family. Weil das Thema schupft eh jeder mit Leichtigkeit. Because everybody can handle their family really easy. Da gibt es natürlich keine Probleme. There's no problems. Ich glaube, ich muss nicht sagen, Spaß beiseite, das hat jeder verstanden. Sehr gut. Ich möchte euch heute ein bisschen über Familie erzählen. So I want to talk to you a little bit about family. Ich hatte einen sehr harten Weg. I had a very difficult way. Und während dem Weg durfte ich viel lernen. And during this journey I learned a lot. Deswegen erst einmal kurz über meine Reise. So a little bit about my journey. Dazu bitte ich die erste Folie bitte. For this I want to show the first slide. Ja, ich erzähle kurz was über mich. Also ich komme ursprünglich aus Polen. I'm originally from Poland. Wurde auch polnisch erzogen. I was brought up in a Polish way. Und mein Vater ist ein Gemeindeleiter. My father is a church leader. Und ein sehr traditioneller Gemeindeleiter gewesen. And a very traditional church leader. Von dem her war Erziehung sehr hart. So my bringing up was quite hard. Also, ich erzähle euch ganz kurz nur von meiner Reise. Angefangen hat es natürlich mit 0 Jahren. So it started with 0. Und mit 0 Jahren, da hatte ich schon bereits eine kleine Schwester. And when I was just born, I had a sister. Sie war älter. She was older. Ah, sehr gut. Also folglich war ich Zweiter. So, because I had an older sister, I was the second. Und das kann sich sehr negativ auf die Psyche auswirken, auf ein Kind. Being the second can be very negative for the psyche. Zwischen 0 und 3 hat mir meine Mama immer gesagt, ich war das süßeste Kind auf der Welt. Between ages 0 to 3, my mother told me I was the sweetest child in the world. Immer glücklich. Always happy. Folglich war ich heiter. So I was bright, joyful. Zwischen 3 und 9 kamen wir nach Wien. Between the ages of 3 and 9, we came to Vienna. Nun gab es Geld und Essen. Now there was money and food. Folglich wurde ich breiter. Because of that, I got wider. Zwischen 9 und 13, aufgrund meines Gewichts. And because I got wider from 9 to 13. Und auch von anderen Gründen wie Ausländerherkunft. And because I was foreign. Wurde ich sehr viel gemobbt. I was bullied. Und ich war ein Außenseiter. And then I was an outsider. Auch aufgrund des Glaubens. And also because of my faith. Mhm. Dann kam ich in sehr, sehr böse Gesellschaft. And then I got involved with really bad company. Ich habe sehr, sehr, sehr, sehr böse Sachen gemacht. And I did really bad things. Bin aber nebenbei in die Gemeinde gegangen. At the same time I was going to church. War geistlich gesehen ein totaler Außenreiter. And spiritually speaking, I was someone riding on the outside. Zwischen 15 und 17 hat sich viel in meinem Leben getan. Between 15 and 17, many things changed in my life. Dann war ich Mitstreiter. And then I was a co-fighter. Und dann hat Gott echt in meinem Leben noch mehr gewirkt. And then God really worked into my life. Hat viel Schmerz rausgeholt. He took away a lot of pain. Ich war Befreiter. And I was someone in freedom. Und mit 19 bis jetzt wurde ich zum Leiter. And then at 19 I became a leader. Und wir können sehen, das sind sehr viele verschiedene Stadien, wenn man das so sagen kann. And you can see there are many different stages in life. Und obwohl ich eigentlich noch sehr jung bin. And although I'm still young. Durfte ich sehr viel erfahren. I had a lot of experiences. Und das möchte ich heute mit euch sharen. And that's what I'd like to share with you. In mich wurde wirklich sehr viel investiert. In me a lot was invested. Ich habe da keinen Finger rühren müssen. I didn't have to lift a finger. Gott hat mir die richtigen Personen zur Seite gelegt. God sent me the right people. Und das ist so wichtig. And that was so important. Es ist so wichtig, dass einen jungen Menschen ältere Menschen die Erfahrung haben begleiten. It's so important that a young person has older people to accompany them on junge their Menschen way. Brauchen Investment. Young people need investment. Und dazu möchte ich euch kurz einen Vers zeigen. And I would like to show you a verse. In der Apostelgeschichte 2:17. Acts 2:17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. And in the last days, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch. I will pour out my spirit upon all flesh. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. And your sons and daughters will prophesy. Und eure Jünglinge werden Gesichter sehen. And your young men will see visions. Und eure Ältesten werden Träume haben. And your old men will have dreams. Gott hat sich was dabei gedacht. God had a plan. Er möchte die junge Generation verwenden. He wants to use the young generation. Er sagt, dass die Jünglinge Visionen haben werden. It says that the young men will have visions. Da steckt Power dahinter. There's power behind that. Mit dieser Power kann man viel bewegen. And with this power we can do a lot. Jetzt kann man sich natürlich denken als Erwachsener, was will Gott mit diesem verrückten Haufen? And you can think as an adult, what does God want to do with this crazy bunch? Aber ich möchte uns daran erinnern, was David gegen Goliath gemacht hat. But I want to remind you what David did to Goliath. Und ich meine, der David, der war einer, der hat da regelmäßig mit Löwen herumgeturnt. And David was somebody who fought regularly with lions. Und Gott hat durch ihn gewirkt. And God used him. Ja, aber das Problem aber ist, the problem was, damit junge Menschen was erreichen, so that young people can reach their potential, brauchen sie euch Erwachsene. They need you, grown-ups. Ich möchte euch heute sagen, ihr seid so wichtig für junge Menschen. I want to say to the adults, you are so important for young people. Ich möchte euch einen Vers zeigen. I want to show you a verse. Im Psalm 127, Vers 4. Psalm 127, 4. Wie Pfeile in der Hand eines Helden. Like arrows in the hand of a hero. So sind die Söhne der Jugend. So are the sons of youth. Wisst ihr, wer die Helden sind? Do you know who the heroes are? Das seid ihr. That's you. Das seid ihr Erwachsenen. That's you, adults. Ihr seid lebende Helden. You are living heroes. Ihr habt gekämpft. You have fought. Ihr habt gelernt. You have learned. Und ihr seid noch da. And you are still here. Und ihr seid Helden. And that's why you're heroes. Und ihr habt Weisheit. You have wisdom. Und diese Weisheit brauchen wir. And we need this wisdom. Ich habe jetzt von morgen auf Abend hin noch was nachgeschlagen extra. I looked at something. Ich finde aber leider die DVD nicht, ich hatte. Es ist interessant, wie Pfeile hergestellt werden. It's interesting how arrows are produced. Ich meine, abgesehen, stellen wir uns dieses Bild vor, ein Held, der wirklich Pfeile hält, ja. Picture a hero with arrows in his hand. Ein Pfeil wird folgendermaßen gebaut. And this is how an arrow is made. Das erste, was man tut, ist, man sucht sich einen geeigneten Ast. So first you have to find a fitting branch. Er muss halbwegs gerade sein. It has to be pretty straight. Und das ist ganz wichtig. And it's very important. Weil Mentorship beruht auf Gegenseitigkeit. Because mentoring is based on mutual exchange. Es gibt zwei, drei Personen in meinem Leben, die wollen mit Druck irgendwie für mich da sein. There are two or three people in my life who want to be in my life. Und das ist, geht so schief. Also ich fühle mich nicht wohl dabei. And I don't feel good about it. Ja, das heißt, das Erste, was sehr wichtig ist, ist, von Gott die richtige Person zu empfangen. So what is important is to receive the right person from God. Der zweite Schritt, den man macht beim Pfeilebau. The second thing that you need to make an arrow. Man nimmt einen bereits genau geraden Pfeil. You take a straight piece of arrow. Und bindet diese zwei ganz fest aneinander. And you connect it together, you tie it together. Und durch weitere Prozesse wird dadurch der etwas schiefere Pfeil genauso gerade wie der andere. And so the crooked arrow becomes straight when it's tied to the straight arrow and it goes through processes. Und das ist genau das, was passiert, wenn ein Erwachsener sich einen Jungen nehmen kann. And that's exactly what can happen when an adult accompanies a young person. Und in ihn investiert. And invests in him. Das ist mir so passiert. And that happened to me. Und ich habe so viel lernen dürfen. And I could learn so much. Das nächste, was passiert, ist, the next thing, der Pfeil bekommt eine Spitze. The also, arrow gets a point. Und das ist eine mega Schärfe. And it's very sharp. Das ist ganz, ganz spezifisches Investment in einem bestimmten Bereich. And that's to have a specific investment in a certain area. Und zum Schluss, was ich mir noch gemerkt habe, ist, dann wird dieses Stück Holz geölt. And then this piece of wood is oiled. Damit das Holz etwas weicher wird. So that it would become softer. Und das ist der Heilige Geist. And that's the Holy Spirit. Das ist das, was jeder von uns braucht. That's what each of us need. Ich möchte hier von dieser Erwachsenen-Jugend-Beziehung weiterknüpfen. I want to continue on with this relationship between adult and child. Zu einem spezifischen Fall, nämlich Eltern-Kinder. For example, parents and children. Wir kennen alle diese schönen Filmszenen, wo der Vater zum Beispiel am Auto baut. Und der Sohn möchte ihm helfen und der Vater erklärt ihm dann Dinge und bringt ihm Dinge bei. So we all know this wonderful picture of the father working on the car and the son wants to help and so the father is teaching him how to fix a car. Genau das Gleiche braucht es im Spirituellen auch. The same thing is needed in the spiritual realm. Aber jetzt mal eine Frage an die Eltern, das funktioniert nicht so einfach, oder? But a question to the parents, that doesn't happen so easily, does it? Mir ist aufgefallen, warum. And I think I know why. Kennt ihr diesen Satz oder diese Satzfolge, aber warum denn, Papa? Do you know this phrase, but why, Dad? Weil ich so sag. Because I said so. Du bist mein Kind, ich bin dein Vater und du tust, was ich dir sage. You are my child, I'm your father and you do what I say. Wisst ihr, was hier fehlt? Do you know what's missing here? Hier fehlt Vertrauen. What is missing is trust. Hier fehlt Klarheit. And clarity. Und ich möchte euch kurz was vorlesen aus dem Buch Next Generation Leader. And I'd like to read you something from the Next Generation Leader. Was in vielen Bereichen meine Sichtweise verändert hat. What has changed my perspective in many areas. In der Führungsposition ist Ungewissheit unvermeidbar. In leadership position, it is unavoidable to have uncertainty. Aber Unklarheit ist unverzeihbar. But no clarity is unforgivable. Eine schlechte Entscheidung hier und da disqualifiziert sie nicht als Führungskraft. A bad decision here and there does not disqualify you as a leader. Die Menschen folgen ihnen, auch wenn sie Fehler machen. People will follow you even if you make mistakes. Sie folgen ihnen jedoch nicht, wenn es ihnen an Klarheit fehlt. But they won't follow you if there is no clarity. Zu sagen, ich weiß es nicht. To say I don't know. Wenn sie etwas nicht wissen. If you don't know. Ist ein Zeichen von Führungsstärke. Is a sign of leadership strength. Wissen vorzutäuschen, wenn sie es nicht wissen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. But to pretend you know something when you don't is a sign of immaturity. Der Einzige, den ein Heuchler betrügt, ist er selbst. The only person a hypocrite grieves is himself. Leitung braucht Klarheit. So leadership needs clarity. Als Jugendleiter ist es nicht immer leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. As a youth leader, it's not always easy to make decisions. Ich habe schon tonnenweise falsche getroffen. I have made tons of wrong decisions. Aber der Grund, warum wir immer noch da sind als Gruppe, but the reason we're still here as a group, weil klare Entscheidungen getroffen werden. Because clear decisions were made. Und das braucht's auch in der Eltern-Kinder-Beziehung. And we need this also in the parent-child relationship. Traut ihnen auch was zu. Be confident that they can do it. So, jetzt genug auf den Erwachsenen rumgepickt, jetzt kommen die Jungen dran. Enough picking on the adults and now the young people. So, was ist jetzt für junge Menschen der unbeliebteste Vers? What is the least favorite verse of a youth or a child? Richtig, 2. Mose, bitte, Vers 20, Kapitel 20, Vers 12. Yeah. Exodus 20, verse 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Honor your father and mother. Und dabei bleibt es oft, wenn man mit anderen reden. And that's the end. Aber for da some. Steht mehr. But there's more there. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass deine Tage verlängert werden in dem Land, das Jahwe dein Gott dir gibt. Honor your father and mother and you will live a long life in the land that I'm giving you. Das ist nicht einfach nur ein Text. It's not just a verse. Das ist ein Versprechen. It's a promise. Gott ist ein Gott, der nicht gelogen hat. God is a God who doesn't lie. Und das ist ein Versprechen, das erhalten wird. And this is a promise that he will keep. Und damit ihr mir ein bisschen glauben könnt. And so that you will believe me a little bit. Erzähle ich euch eine kleine Geschichte. I'll tell you a little story. Ich bin aufgewachsen mit einem Vater. I grew up with a father. Der selber nicht wirklich einen Vater hatte. That didn't have a father himself. Sein Vater ist regelmäßig nach Hause gekommen, betrunken. His father came home drunk regularly. Hat alle geschlagen. And he beat up everyone. Hat sich schlafen gelegt, so auf die Art. And then he went to sleep. Mhm. Mein Vater hatte null Chancen zu lernen, was eine Vaterfigur bedeutet. My father had no chance to find out what a real father is like. Und anfangs ging es mir ähnlich. And the same thing happened with me. Es gab viele Seiten an meinem Vater, die super waren. There were many aspects of my father that were great. Aber viele auch nicht. But many that were not. Ich wurde geschlagen. I was beat up. In meinen Augen natürlich sehr unfair oft behandelt. And in my eyes, I was treated not unfairly. Und zu Hause ist immer so, also da gibt's nichts mit zurückdiskutieren. Das ist so richtige traditionelle polnische Kultur. So there was nothing to discuss. It was just real Polish culture. Ich habe mir irgendwann mal sein Tagebuch geschnappt. And I took my diary. Und meinen ganzen Frust daraus gelebt. And I just wrote out all my frustration. Jedes zweite, dritte Wort war ein Schimpfwort über meinen Vater. Every second word was a curse word about my dad. Jeder zweite Absatz hat mit "Ich hasse meinen Vater" begonnen. Every second sentence began with "I hate my father." Und mein Leben ist überwiegend wegen dem sehr runtergegangen. And my life really went downhill because of that. Und dann kam eines Tages mein Mentor zu mir. And then one day my mentor came to me. Und sagt zu mir: Ehre einfach deinen Vater. And he said to me, honor your father. Und ich habe mir gedacht, der hat's nicht da oben. And I thought, he's nuts. Aber er hat mir gesagt, das ist kein Prinzip dass er es verdient hat, sondern du ehrst Gott damit. And he said to me, it's not something that he deserves, but it's something that God desires. Und schau mal, da ist ein Versprechen. And look, there's a promise. Probier's aus. Try it. Also habe ich es ausprobiert. And so I tried it. Und jedes Mal, wenn ich bestraft wurde oder geschlagen wurde oder sonst was. And every time I was punished or I was hit. Habe ich zu meinem Vater gesagt, es tut mir leid. I always said to my dad, mach ich nicht mehr. I'm sorry, I won't do it again. Obwohl ich nichts gemacht habe. Even though I didn't do anything. Und ich bin in mein Zimmer gegangen. And then I would go into my room. Und habe geheult. And I cried. Und das ging eine Zeit lang so. And it went like this for a while. Aber plötzlich hat sich da etwas angefangen zu ändern. But then something started to change. Das Herz meines Vaters wurde weicher. The heart of my father became soft. Gott war immer mehr präsenter in ihm. And God was more present. Und heute ist mein Vater einer meiner besten Freunde. And today my father is one of my best friends. Das Gefühl, in seinen Armen zu sein, das habe ich früher nie gehabt. The feeling to be in his arms. Nicht so wie ich es gebraucht habe. Is something that I didn't have before. Leute, das funktioniert. And it really works. Aber es braucht seine Zeit. And it needs time. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Honor your father and mother. Ich möchte euch noch einen Vers zeigen. I'd like to show you another verse. Das ist in Sprüche 24, Vers 14. Proverbs 24, 14. Ebenso betrachte die Weisheit für deine Seele. Wisdom is like honey for your soul. Wenn du sie gefunden hast, if you find it, so gibt es eine Zukunft. Your future is bright. Und deine Hoffnung wird nicht vernichtet werden. And your hope will not be destroyed. Diese Weisheit habe ich von meinem Mentor bekommen. And this wisdom I got from my mentor. Dass ich meinen Vater ehren soll. That I should honor my father. Und ich möchte euch das echt heute mitgeben, das ist so wichtig. And I want to really give this to you because it's so important. Wir sind hier eine Familie. We are a family. Wir sind in Christus eine Familie. In Christ we are one family. Wir brauchen einander. We need each other. Und an die junge Generation möchte ich ein Zitat vorlesen, das ich mal gehört habe. And I would like to read a quote to the young generation. Klug ist der, the wise person is the one, der aus Fehlern lernt. That learns from his mistakes. Aus den eigenen Fehlern, genau. Klüger ist aber der, der aus den Fehlern der anderen lernt. But even wiser is the one who learns from the mistakes of others. Wir haben in dieser Gemeinde spirituelle Eltern. We have in this church spiritual parents. Lasst uns nicht diese Gelegenheit versäumen, diesen kostbaren Rat nicht anzunehmen. Don't miss out to take their valuable counsel. Wenn wir diese Stadt für Jesus gewinnen wollen, if we want to win this city for Jesus, dann brauchen wir einander. Then we need one another. Das ist keine One-Man-Show. It's not a One-Man-Show. Es ist Teamwork. It's teamwork. Und ich würde gern beten für euch. And I would like to pray. Herr Jesus, ich möchte beten für alle jene, dear Jesus, I want to pray for all those, die kaputte Beziehungen haben zu ihren Eltern, that have broken relationships with their parents, dass du Heilung bringst, Herr, that you bring healing, dass du wieder aufbaust, that you bring restoration, dass deine Hoffnung wieder brennt, that hope burns again. Ich bete, Herr, für Versöhnung. I pray for reconciliation. Und Herr, ich möchte beten für uns als Gemeinde. And Father, I want to pray for us as a church. Dass die ältere Generation von dir berührt wird im Herzen, Herr. That the older generation will be touched in their hearts. Und dass wir in die junge Generation investieren können. To invest in the younger generation. Und dass die junge Generation ältere Generation respektieren kann. That the younger generation would respect the older. Und diesen Rat sucht. And would seek out this counsel. Dass wir einen Hunger kriegen, Herr. So that we would get a hunger. Nach dir. For you. Dass wir wachsen in deinem Namen, Jesus. That we would grow in your name, Jesus. Danke, Jesus. Thank you. Amen. Amen.